Haben Sie etwa Füße, mit denen Sie gehen? Oder haben Sie Hände, mit denen Sie zupacken? Oder haben Sie Augen, mit denen Sie sehen? Oder haben Sie Ohren, mit denen Sie hören? Sag, ruft eure Teilhaber an, und hierauf schmiedet eure List gegen mich an und gewährt mir keinen Aufschub.